Nummer 12. Guten Tag. Hier ist der Anrufbeantworter von Dr. Weber. Unsere Praxis ist vom 12. bis 24. Januar geschlossen. In dieser Zeit ist Frau Dr. Seewald in der Kastanienstraße 34 für Sie da. Die Sprechzeiten sind Montag bis Freitag 8 bis 12 Uhr und Dienstag und Donnerstag 14 bis 16 Uhr. Guten Tag. Hier ist der Anrufbeantworter von Dr. Weber. Unsere Praxis ist vom 12. bis 24. Januar geschlossen. In dieser Zeit ist Frau Dr. Seewald in der Kastanienstraße 34 für Sie da. Die Sprechzeiten sind Montag bis Freitag 8 bis 12 Uhr und Dienstag und Donnerstag 14 bis 16 Uhr.